sagte dir, lass es einfach sein. Selber denken ist das Einzige, was zählt. Hör nicht auf die schöne, heile Welt. Heile Welt. Mit Kill 500 will man uns verwöhnen. Die GZ will uns verhöhnen und stark der alte Daddy. Ist mir viel zu primitiv, zu primitiv, zu primitiv, zu primitiv. Ich sage dir, schalt nicht den Fernseher ein. Ich rate dir, lass es einfach sein. Selber denken ist das Einzige, was zählt. Hör nicht auf die schöne, heile Welt. Schöne, heile Welt. Heile Welt.